Menschen vorbei. Das mit uns zwei, weil wir uns längst nichts mehr bedeuten. Außen vorbei, das mit uns zwei, weil jetzt die Abschiedsglocken läuten. Außen vorbei, nie mehr wir zwei, warum hat dich